In dem Herzen glüht ein Licht, das leuchtet immer. Es ist Jesus, es ist Jesus. All das Dunkel dieser Welt vermag auch nimmer auszulöschen, dieses Licht in meinem Herz. Es ist Jesus, es ist Jesus. Leuchten wird er durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond schon längst erloschen, bleibt er stets mein Licht in jenem Lande dort. Wenn der Lebensabend naht, kennt er die Sorgen. Es ist Jesus, es ist Jesus. Unter seinem starken Arm bin ich geborgen, bis der ewige Tag in seinen Reich anbricht. Es ist Jesus, es ist Jesus. Leuchten wird er durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond schon längst verloschen, bleibt er stets mein Licht in jenem Lande dort. In dem dunklen Tal des Todes er begleitet. Es ist Jesus, es ist Jesus. Hand in Hand mein treuer Herr mich sicher leitet. Auch in dunkler Nacht ist mir der Heiland nah. Es ist Jesus, es ist Jesus. Leuchten wird er durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond schon längst verloschen, bleibt er stets mein Licht in jenem Lande dort.